Hadith Nummer 129. Anas berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, zu Mu'adh sagte: Wer immer Allah begegnet, ohne ihm etwas zur Seite gesellt zu haben, geht ins Paradies ein. Mu'adh sagte: Soll ich dies nicht den Menschen kundtun, damit sie sich freuen? Der Prophet antwortete: Nein, denn ich fürchte, sie würden sich dann uneifrig darauf verlassen.